Erster alle Völker sollen Jahwe loben. Alle Menschen sollen ihn preisen. Zweiter seine Güte ist groß für uns. Jahwe ist immer treu. Seine Treue bleibt für immer.